Nun komm, Papa. Jetzt nimm dich in Obacht. Wenn Papa mir verhaut, dann lauf ich fort. Dann werde ich schon sehen, wo ich bleiben tue. Retten erst lange. Hier und futter der Ziegen. Sie sind doch noch nicht gemolken den Abend.